herzlich willkommen zum Uncast Folge 155. Größer geht immer. Ha! Das ist natürlich gemünzt auf das Thema diese Woche. Ja. Über das Sony Xperia Z Ultra möchte ich was sagen. Ja. Und dann haben wir natürlich auch wieder jede Menge News, auch wieder ein paar zusätzlich noch ein paar von Sony. Ja. Die scheinen da ja richtig losgelegt zu haben auf ihrer Präsentation. Und am 4. Juli kommt ja sogar noch eine neue. Boah. Und ja, jede Menge Sachen wieder. Community und App der Woche. Diesmal was ganz Feines, ja. Und ich sag's euch gleich schon mal weg. Die ist aus dem Humble Bundle, das es immer noch gibt, ja. Also, wenn ihr das jetzt hört, sofort gucken. Ja. Heute ist jetzt gerade Montag, 18:03 Uhr. Ja, ist noch etwa ein Tag zur Verfügung. Und da kriegt ihr das Mac Pixel auch. Ja, genau. So, jetzt erstmal beim Thema. Sony Xperia Z Ultra ist vorgestellt worden. Das ultimative Mobiltelefon. Könnte es sogar das Rio-Telefon werden. Trotzdem, dass kein Stock Android drauf ist. Ja, Skandal! Skandal! Ja, ich sehe schon die Blog, Schlagzeilen, ja. Rio möchte sich ein Handy kaufen. Verrat an Stock Android, ja. In der Tat ist es sehr, sehr verführerisch. Es ist so gewesen, der Markus, der war der Glückliche, der bei der Präsentation von diesem Sony Xperia Z Ultra, ich sag jetzt einfach Z Ultra in der nächsten Kontext, und da hat er ja mir sehr vorgeschwärmt von dem Teil und hat auch gemeint, das wäre genau das Richtige für mich. Ja. Das wird mein neues Handy, hat er gemeint. Ich habe ja schon damit geliebäugelt, weil ich möchte, ja, ich habe das auch schon in der letzten Sendung gesagt, ich möchte ein größeres Display haben. 5 Zoll ist mir zu klein. Ich möchte was Größeres haben. Und da bin ich beim Galaxy Mega gelandet, das aber halt sehr schlechte Leistungsdaten hat. Das Huawei, das ist schon besser, das der Ascend Mate nennt sich das, ja. Aber natürlich ist das Sony Gerät hier technisch weit voraus, ja. Und genau, bevor ich die ganzen anderen Sachen sag ich nämlich zuerst mal die technischen Daten, die nämlich für mich extrem wichtig sind. 212 Gramm ist zwar kein Leichtgewicht, aber für die Größe geht's, ja. Das Display ist eben ein 6,44 Zoll TFT-Display mit 1920x1080 Pixel Auflösung. 3000 mAh Akku, kommt mit Android 4.2.2 Jelly Bean und ein 2,2 GHz Qualcomm 800 Prozessor. Ja, das ist ein Quad-Core-Prozessor. Und, eigentlich der schnellste, den es momentan gibt auf dem Markt. Und die Kamera 8 Megapixel mit einer speziellen Software übrigens. Ja, gut, 16-fach Digitalzoom, uninteressant, ja. Digitalzoom ist für mich absolut No-Go. Staub- und wasserdicht nach IP58, ja. Und das bedeutet, dass man mit dem Teil auch mit 1,5 Meter oder bei 1,5 Meter Tiefe da auch noch ein Bild machen kann. Ja. Sehr schön. Also, das ist von der technischen Anher genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Ja. Zusätzlich gibt's dann eben noch diesen Exmoor-Bildsensor, ja, für die Mobilgeräte, damit das Display, ach, das ist alles so cool. Also, ich muss ein bisschen weiter ausholen, ja. Sony stellt, macht hier mit diesem Telefon eine neue Art von Display oder Display-Ansteuerung, je nachdem, wie man das übernehmen will. Das nennt sich, ach, ich muss das selbst mal gucken, da hat Sony einen Begriff dafür. Wo ist das denn? Triluminous heißt das. Nennt mich immer an Harry Potter. Ja, und so mit so Magie wird auch tatsächlich das Bild dann entsprechend verbessert, von der Anzeige her wohlgemerkt. Wir reden jetzt also nicht von der Kamera, sondern von der Anzeige her. Die Anzeige schon du zum Beispiel Verpixelungen, ja, sagen wir mal, neu berechnen, so dass sie nicht so verpixelt mehr aussehen. Also es ist halt schlechtes Material wird quasi hochgerechnet, das wesentlich besser ist. Ja, sowas wie Google Plus Auto Enhance in Echtzeit auf dem Display. Ja. Also ich finde schon sehr, sehr interessant. Ja, man sieht hier auch Vergleiche auf der offiziellen Sony-Seite, die ist natürlich hier verlinkt. Ja, Standard LCD und Triluminous CD und das ist LCD und da ist natürlich die Unterschiede extrem. Ja, extrem groß. Ja. Wie gesagt, die Verpixelungen werden weggerechnet. Ja. Der Algorithmus muss fantastisch sein. Und somit hat man eben da ein richtig wahnsinnig tolles Display. Und das ist ja auch eine Geschichte, bei denen die Handys gerade zu kämpfen haben. Es soll übrigens auch im vollen Sonnenschein sehr gut zu sehen sein. Auch mit einer neuen Beleuchtung wurde da rumhantiert. So dass eben hier einiges an neuen Technologien drin ist. Ja, HDR zum Beispiel für Fotos und Videos auch mit drin. Frontkamera 2 Megapixel immerhin. Ja, HD-Videoaufnahmen 1080p sind möglich und jede Menge Kameraeffekte auch. Ja. Dann es ist so GPS, ja. Hat es drin CLONASS-Unterstützung natürlich, DLNA-Server-Unterstützung, MediaGo, MTP-Unterstützung, Media-Transfer-Protokoll, Micro-USB-Anschluss natürlich, ist ja ganz klar, ne? Könnte man ja denken, dass Sony vielleicht schon was Neues gemacht hat für dieses Riesenteil. Nein, zum Glück nicht. NFC ist mit drin, Screen-Mirroring. Das wird eine interessante Geschichte, wenn ich das richtig verstehe, kann man also das Bild auf ein TV quasi mirrorn, ja, also spiegeln, so dass man die Anzeige vom Handy auch auf dem Display hat, direkt, ja, zusammen mit dem Handy-Display. Also das wäre auch eine interessante Geschichte. Was haben wir noch drin? Ja, gut. Bruchsichere Beschichtung auf dem kratzfesten Glas. Das ist auch notwendig, weil vorne und hinten Glas ist. Also es ist wie beim Nexus 4 eine Rückseite aus Glas. Ja. Ganz toll ist, dass man hier auch mit einem Stift schreiben kann auf das Display, ähnlich wie bei dem Galaxy Note. Da ist keiner dabei. Und das ist aus dem Grund so, weil man braucht keinen speziellen Stift dafür. In der Präsentation wurde mit einem Bleistift auf dem Display geschrieben und tatsächlich funktioniert. Natürlich durch die Beschichtung rubbelt sich da nicht viel ab vom Bleistift, also nix, ja, auf Deutsch gesagt. Oder man nimmt zum Beispiel einen Kugelschreiber und fährt die Mine nicht aus und tippt mit dem Kugelschreiber eben drauf. Ja. Das geht tatsächlich und man kann zeichnen, alles, das Display erkennt es, unglaublich. Und das ist auch wieder so ein tolles Ding. Das heißt, man braucht kein spezieller Stift mitzuschleppen für das Gerät, sondern man kann einfach einen ganz normalen Kugelschreiber oder Bleistift nehmen und damit auf das Display zeichnen und er erkennt das. Sehr schön. UKW-Radio ist mit drin, fast schon uninteressant bei so einem Hightech-Monster. Ja. der Stamina-Modus wird auch wahrscheinlich sehr stark gebraucht werden, weil es ja ein großes Display hat. Das heißt, Stamina-Modus bedeutet, es werden spezielle Energiespartechniken angewendet, damit eben hier maximale Akkulaufzeit herauskommt. Ja. Der Akku kann übrigens nicht getauscht werden. Ein Nachteil davon, finde ich sehr, sehr schade, aber ein MicroSD-Steckplatz ist vorhanden, bis zu 64 GB Karten. SDXC wird ebenfalls unterstützt, können da eingesetzt werden, ja. Ansonsten 2 GB RAM, also Hauptspeicher und der Flash-Speicher bis zu 16 GB zur Verfügung stehend. Als Netze kommt das LTE-Band, was den Markus natürlich wieder sehr gefreut hat, ja. Aber auch GSM, GPS, Edge und natürlich auch die UMTS-Standards, alle durch die Bank weg eigentlich. Und genau wie mit dem LTE Band wird eigentlich alles unterstützt von, wenn ich das richtig sehe, von LTE 1 bis LTE 8. Ja, und auch XX wird unterstützt. Und das ist auch schon was, ne? Gut, die vorinstallierten Anwendungen leider auch mit drauf. Das heißt, die Sony-Sachen, ne? Da wird wieder einiges disabled bei mir. Aber zum Glück geht das ja mit dem neuen Android so, dass man das also disablen kann, dass zumindest nicht aufgetaucht wird und auch nicht geupdatet wird, so damit hier der Speicherplatzbedarf nicht weiter ansteigt zumindest mal. Ja. Wie gesagt, das ist ein großes, leidiges Thema. Ich hätte gern natürlich das in Stock-Android-Version, aber zumindest ist die Modifizierung, das habe ich ja früher schon mal gesagt, ist die Modifizierung bei Sony bei weitem nicht so stark wie jetzt zum Beispiel mit TouchWiz oder HTC Sense, ja, sondern die ist relativ ja, unauffällig, sage ich mal. Ja. Also nur Experten würden da noch erkennen, dass es jetzt eben kein Stock Android ist, zumindest mal vom Hauptscreen her. Natürlich dann, wenn man das Anwendungsmenü aufruft, dann sieht man das natürlich schon. Ja. Ja. Also notfalls mache ich mir einen Launcher drüber und dann kann ich das Ganze vergessen. Power genug hat es ja. Mit dem 2,2 GHz Snapdragon 800 Prozessor. Das macht da natürlich Laune, ganz klar. Ja, ansonsten macht Sony eben viel Werbung mit den verschiedenen Funktionen. Display habe ich schon gesagt. Ja. Zum Design komme ich gleich noch. Produktivität soll eben hier auch dieser Stift, die Stiftangabe gezeigt werden. Und auch hier auf der Internetseite ist zu sehen, dass man hier ein normaler Bleistift benutzen kann. Ja, interessant ist auch, dass hier spezielle Unterstützung für Multitasking-Apps gibt offenbar. Das heißt, Windows werden auf das vorhandene Fenster gelegt, so wie man das vom Computer gewohnt ist. Und man kann die Programme quasi benutzen, obwohl noch ein anderes Programm sichtbar ist. Also nicht nur hin und her schalten, sondern parallel benutzen hier auf dem Display. Auch das ist zumindest mal eine sehr interessante Sache. Ja. Hätte es auch schon öfters mal gebraucht. Bei so einem großen Display macht es auch Sinn. Und ja, man könnte es ja als durchaus als Phablet bezeichnen. Ja, bei der Größe. Ist ja fast 7 Zoll Tabletten. Genau, Prozessor und Akku, da kommt es eben hier, wie ich schon gesagt habe, ein Snapdragon 800 Prozessor drauf. Für 50% schneller soll das sein als der S4 Pro. Und das heißt 75% mehr Leistung, 75% weniger Energieverbrauch, ja, bei gleichzeitiger Leistungssteigerung unglaublich, zumindest insgesamt gesehen in der kompletten Bilanz, ja. Natürlich braucht er mehr Leistung, klar. Und der Grafikprozessor ist hier ein Adreno 330 drin bei diesem Snapdragon. Und auch der 50% höhere Grafikleistung als die Adreno 320 CPU, der Vorgänger eben. Und das ist auch wieder richtig genial. Der Akku soll eben eine große Lebensdauer haben, beziehungsweise eben eine Standby-Zeitdauer und Nutzungsdauer durch den Stamina-Modus viermal mehr als ohne. Pff, naja, das ist eine Aussage, viermal mehr als was, ne? Und, naja, also das kann man hier jetzt nicht das absehen. 3000 mAh für so ein großes Teil ist eigentlich wenig, ja? Aber dennoch denke ich, durch die speziellen Sony Stromspartechniken wird das mehr als ausreichend sein, also mehr als mein jetziges Telefon hat. Ich sehe die Sony-Telefone bei Bekannten, dass die wesentlich weniger Strom verbrauchen als so vergleichbare andere Handys. Und Sony hat da wirklich einiges gemacht, dass hier das Standby gehalten wird. Also Hut ab. Gut, die Kamera, 8 Megapixel, haut mich jetzt nicht von den Socken. Ja, die Software, die dabei ist, allerdings ist schon interessant. Ja, eben zum Beispiel diese HDR-Funktion, die hört sich sehr, sehr gut an. Oder auch das Auswählen von den entsprechenden Programmen, ja, die man hier einstellen kann. Zum Beispiel Himmelsaufnahmen, ja, oder Nachtaufnahmen. Beziehungsweise dann Sport, also schnelle Bewegungen und so weiter und so weiter. 36 verschiedene Szenen kann man da eben einstellen oder eben auf Automatik, je nachdem. Also die Software, die Kamerasoftware scheint recht gut zu sein. Ja. Und hier wird auch nochmal gezeigt, wie man schon Bilder, die eigentlich sehr lichtschwach sind, dann durch dieses XMOR RS-System, ja, dann eben viel heller macht, ja, ohne dass hier große Störungen dann auftauchen. Also es ist nicht nur ein Aufhellen, sondern es ist eine Bildsensortechnologie, speziell von Sony, und auch da kann man dann eben viel erwarten davon. Und das werde ich auch. Ja. Aber wie gesagt, 8 Megapixel, es haut mich jetzt nicht von Socken. Ich hätte bei so einem Technikmonster schon so 10, 11, 12 Megapixel schon erwartet. Ja. Ich weiß, Megapixel sagen nicht alles, sag's immer wieder, sagen nicht alles aus zur Qualität, aber doch einiges zur Qualität, nämlich, dass man eben Bilder machen kann und da wesentlich weiter reinzoomen und man erkennt da noch Details. Und das brauche ich vor allem eben für Landschaftsaufnahmen. Das Objektiv hinten, das zu sehen ist, gefällt mir nicht so gut. Es ist auch kein Blitz vorhanden. Aber okay, man kann nicht alles haben. Also ich hoffe, dass die Kamera besser ist, als sie von außen aussieht, als das Objektiv aussieht. Weil, naja, na gut, okay. Ja, dann gibt es hier verschiedene Verbindungsmodis noch, One-Touch-Sharing, ja, One-Touch-Listening, da gibt es so einen kleinen Lautsprecher, dann tippt man einfach das auf den Lautsprecher drauf und schon wird Musik gespielt. Geht auch mit anderen Handys, die NFC eingebaut haben. Ja. One-Touch-Mirroring, auch das, wie ich gesagt habe, da kann man also ein Bild auf dem Fernseher sehen. Einfach dann gleichzeitig Handy und Fernsehen, das könnte man vielleicht auch für Spiele benutzen, vielleicht, ja, müssen wir mal gucken. Ganz schlecht, auf jeden Fall perfekt, um, wenn man einen Film auf dem Handy hat und will sich den auf dem großen Bildschirm ansehen, dann geht das wunderbar, ja. Und wie das dann in der Praxis funktioniert, oder ob man spezielle Geräte braucht, wahrscheinlich braucht man eben diesen Bravia-Fernseher wieder, den eh keiner hat, weil er viel zu teuer ist. Ja, One-Touch Backup ist auch eigentlich eine Spielerei, eine App-Spielerei. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt erzähle. Aber DLNA-Server, dass der integriert ist, das ist schon mal gut, ebenso wie MHL, also Mobile High Definition Link zu den Fernsehgeräten und auch ein Smart Connect System ist vorhanden. Und zum Beispiel für die Smartwatch von Sony, ja, die ich mir garantiert nicht holen werde. Ja, das Design ist, würde ich mal sagen, ansprechend, ja. Also eigenwillig kann man nicht sagen, die haben da schon auf bestehende, sag ich mal, Designs zurückgegriffen. Die EZ-Reihe ist ja schon der bekannt dafür, für dieses Eckige, ja. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr schön, das gefällt mir sehr gut, weil es sich dann doch deutlich von dieser Rundeckenkonkurrenz unterscheidet, ja. Und sieht richtig frisch aus. Die Details da sind sehr interessant. Also zum Beispiel der Rahmen ist jetzt aus Metall. Da hat eben der Designer auch gesagt, früher waren eben die Frames aus Plastik, ja, und auch Plastik für die Platte da drauf dann. Aber jetzt wurde es eben geändert. Diesmal wurde Aluminium benutzt für die Seitenteile und der Rahmen. Und da ist dann eben richtig gut. Aber es wurde an den Stellen eben auf Aluminium verzichtet, wo eben auch Antennen arbeiten, so dass der Empfang hoffentlich auch gut ist. Ja, dann gibt's das Ganze in Schwarz-Weiß und in Purple. Ja, in Lila oder Violett. Und ja, das sollte mal so ein glitterndes Violett sein, aber das haben die dann wohl geändert. Das ist jetzt also ein einfarbiges Violett. Ja. Gorilla Glas, wie gesagt, ist es nicht. Ja. Aber es ist ein etwas schlagfest. Na, schlagfest, naja, ist wieder so Sache. Ne? Also an die Wand batschen würde ich das Teil nicht. Aber kratzfest, ja, diese Beschichtung. Und es soll ähnlich stark sein wie das Gorilla Glass. Ne? Das hat zumindest der Designer mal gesagt. Ja, muss es auch sein, weil es wird ja auch vermarktet als Handy, wo man überall mit hinnehmen kann. Ja, und für Geocacher wird es sicherlich wahnsinnig toll sein. Ich bin schon gespannt drauf, hier die Maps dann zu benutzen mit 6,4 Zoll unterwegs. Ja, da Paperless Geocaching kriegt dann ganz andere Ausdrucksstärke. Ja, und da werden wir sehen, wie sich das dann schlägt. Gut, also ich lasse es mal für heute bewenden, damit ich habe die Links hier auf jeden Fall reingesetzt. Das sind noch jede Menge andere Informationen, könnt ihr mal reinschauen. Ja. Aber ich bleibe trotzdem mal bei Sony, und zwar in den News: Das Xperia Z bekommt jetzt das 4.2.2, wenn ihr es nicht sogar schon bekommen habt. Jetzt könnt ihr es wohl kriegen. In den USA wird es jedenfalls schon angebunden. Ich glaube, das wird auch schon bei uns angebunden. Über den PC Companion, ja, ihr braucht eine spezielle Software, die läuft auf Windows, gibt allerdings auch das Sony Bridge für den Mac. Und da könnt ihr dann das Update darüber ziehen. Und dann habt ihr Android 4.2.2 auch auf dem Xperia Z und ZL. Der Sony arbeitet übrigens auch an einer Version des Xperia Z mit Snapdragon 800 Version. Und da werden einige Besitzer wohl ziemlich sauer sein, die sich jetzt vor kurzem ein Xperia Z Smartphone gekauft haben. Naja, okay. Ich kann es verstehen, wenn jetzt jemand sauer wird, ja, weil jetzt eine neue Version vom Xperia Z rauskommt mit dem Snapdragon 800 Prozessor, der deutlich schneller ist. Wow. Puh. Mein Güte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ja. Also auf der einen Seite freue ich mich natürlich für die Leute, die jetzt erst ein Xperia Z kaufen wollen. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich schlimm, wenn man sich so ein... Stellt euch mal vor, ihr habt ein Handy gekauft und ein paar Monate später kommt das gleiche Handy. Also nicht ein anderes Handy, nicht ein anderer Typ, ja, kein Z2 oder so, sondern das Z mit einem schnelleren Prozessor raus. Ja. Puh. Wow, also ich würde sagen, da hätte Sony vielleicht einfach einen anderen Namen nehmen sollen dafür und vielleicht auch ein bisschen anderes Design noch machen, weil es ist schon gemein. Kann man das eigentlich zurückschicken und dann ein neues dafür bekommen? Ja, Ernüchterung hat sich allerdings auch bei Sony breit gemacht oder über ein Sony-Produkt, nämlich nach den ersten Sony Honami-Berichte. Das ist ein Codename. Vermutlich wird es nicht Honami heißen. Das soll irgendwann mal rauskommen und auch als Flaggschiff dann das Xperia Z ablösen. Aber die ersten Berichte sind halt eben nicht ganz so toll, wie man sich das zuerst vorgestellt hat. Es ist eine 20-Megapixel-Kamera, das stimmt. Aber hier gilt auch wieder das Objektiv. Da ist ja der Name Objektiv eigentlich schon gar nicht mehr, da traut man sich das so gar nicht zu sagen. Das ist also das ganz normale Plastiklöchelchen, ja. Und da ist kein Objektiv, nichts dran. Also da habe ich eigentlich gedacht, dass es mehr sowas ist wie so Richtung Galaxy-Kamera oder zumindest mal etwas integriert, was ja vielleicht so ein bisschen mit optischem Zoom arbeitet. Ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt ja auch diese ganz flachen Kameras, diese Kompaktkameras, die zwar auch kein Objektiv haben, das rein und raus fährt, aber die interne eine Mechanik haben, wo man zum Beispiel eben reinzoomen kann. Also so ein richtiges Kameraobjektiv. Also das, was ich bis jetzt hier so sehe auf den Bildern, ja, es gibt noch keine wirklich offiziellen aussagekräftigen Datenerfahrungen zu der Kamera. Da muss ich schon fragen, die 20 Megapixel, das ist dann genau wieder so ein Schall und Rauch wie die 30 Megapixel bei diesem Sony-Handy da, Entschuldigung, bei diesem Nokia-Handy, was es da gibt, ja. Also um die 30 Megapixel und das ist einfach nur eine Show, ja. Ja, guck mal, ich hab hier so, guck mal, wie viel Megapixel ich habe, ja. Ja. Meine Kamera hat mehr Megapixel als deine. Ja, das ist nämlich genau das, wo es dann heißt, ja, da kommt es auf die Megapixel nicht an. Genau. Was soll ich mit so viel Megapixel mit ohne gescheites Objektiv? Aber zwischen 8 und 11 Megapixel gibt es dann doch wieder ein bisschen Unterschied, auch wenn das Objektiv nicht stimmt, weil da, ja, das sind wieder andere Bereiche. Ja. Aber ich dachte eben, das wäre jetzt ein Kamera-Phone. Ja. Aber es sieht wohl eher aus, als ob da die Träume zerplatzt sind. Da gibt es also Ernüchterungen. Fotofans müssen wohl nicht unbedingt auf das Honami warten, aber mal sehen, was da in den nächsten Wochen da vielleicht noch an Informationen rauströpfelt. Ja. Ist ja noch gar nicht sicher, wann das überhaupt jetzt genau kommen soll. Android Central hat hier einige Eindrücke schon mal gegeben von dem Android 4.3 ROM, ja, von dem Galaxy S4 Google Edition. Das wird nämlich mit dem neuen Android ausgeliefert. 4.3, genau. Ha! Ja. Und da gibt's schon mal einen Eindruck davon, was alles geändert wurde. Da ist ein Link, den habe ich hier drin in dem Beschreibungstext zum Podcast. Vielleicht folgt ihr dem einfach mal, weil da ist auch ein kleines Video mit dabei. Es sind jetzt keine großen Sachen, ja, wie das eben schon nahelegt. Ja, 4.3 ist nicht so der große Sprung. Es ist kein Keyline Pie oder sowas. Ja. Es gibt einige Änderungen in den Entwicklereinstellungen, ja, und wenige Änderungen im Bereich Telefon und Messaging, ja, und eine neue Kamera-App, ja, ist hier, das ist vielleicht noch das Interessanteste, die neue Kamera-App, die hat wesentlich mehr Funktionen als jetzt die alte Stock-Android-Kamera-App und das dürfte dann einige freuen. Sofern sie dann das 4.3 kriegen oder nicht sogar schon eine Kamera-App von ihrem eigenen Anbieter haben. Also zum Beispiel das Galaxy S4 nicht Google Edition, ja. Das wird mit 4.3 nichts Besonderes an Zusätzen geben, ja. Gut, Bluetooth-Treiber, der ist auch noch geändert worden, ja. Wenn ich das hier richtig lese, dann müsste auch Bluetooth Low Energy Support in 4.3 sein. Und das wäre eine gute Sache, denn Bluetooth ist immer noch der Stromfresser. Und da wäre dafür eine dauerhafte Bluetooth-Verbindung, zum Beispiel für Leute, die öfters im Auto sind, dass sie nicht jedes Mal Bluetooth an- ausschalten müssen. Ja, wenn sie aus dem Auto rausgehen, dann lieber Bluetooth ausschalten, nicht dass das Handy in 2 Stunden leer ist. Dass das würde ich nicht mehr machen müssen, wenn das Bluetooth einfach angelassen werden kann. Das wäre schon eine gute Sache. Custom ROM aus der Google Edition für das HTC One ist jetzt erhältlich. Das könnt ihr euch herunterladen und könnt dann auch euer HTC One, das jetzt noch mit mit HTC Sense da rumkrückelt, ja, könnt ihr das Android ROM drüber flashen, das ist allerdings 4.2.2, und dann habt ihr da auch Stock Android drauf. Ein bisschen schneller funktioniert das Ganze dann. Wie da allerdings die Unterstützung ist mit dem Beats zum Beispiel, weiß ich nicht genau. Bei dem HTC One Google Edition wird Beats jedenfalls voll unterstützt. Und auch die entsprechende Software für die Kamera ist in diesen Modulen dann drin. Ja, Google, ja, soll angeblich ich mache das hier bei diesen Community News, weil das wurde mir auch von der Community geschickt. Gehe ich raus, mach gleich weiter. GamePop gibt's jetzt eine neue Version, GamePop Lite, die Spielekonsole, die im Winter herauskommen soll auf Android Basis, ja. Die gibt's jetzt in einer Version GamePop Lite. Und diese Lite-Version, die bleibt kostenlos. Die GamePop-Version, der große GamePop, der wurde ja nur begrenzte Zeit kostenlos angeboten. Ja, man muss da bei beiden ein Abo übrigens abschließen für $6.99. Ja, und für einmal 12 Monate. Ja, danach werden immer nur monatlich weiter verlängert. Beziehungsweise Quatsch, nein. GamePop hat ja gesagt, es gibt keinen Vertrag. Also das heißt, es wird immer nur monatlich weiter verlängern. Es geht nur darum, wenn man vor 12 Monaten kündigt, muss man die Konsole zurückgeben. Wenn man nach 12 Monaten kündigt, dann kann man die Konsole behalten, ob man allerdings mit dieser GamePop-Konsole dann irgendwas anfangen kann. Ohne das Abo, das ist noch ein Fragezeichen, das weiß man noch nicht mehr. Auf jeden Fall diese Google, diese GamePop Lite Version, die ist wesentlich kleiner, auch von der Größe her, aber auch von der Leistung, reicht aber absolut für die ganzen Spiele hier zu benutzen. Und diese Game Flatrate ist auch sehr, sehr beliebt anscheinend, nicht nur bei den Entwicklern, sondern auch bei den Benutzern. Das heißt, man holt sich die Konsole, zahlt monatlich so viel und dann gibt's Spiele am Anfang jetzt etwa 500 Premium-Titel, das heißt Titel, für die man normalerweise Geld zahlen muss, ja, im Play Store, die sind hier schon dabei, quasi. Die kann man nutzen. Ja. Und da werden auch immer wieder dazukommen. Und man kriegt also immer neuen Stoff in dieser Gaming Flatrate sozusagen mit drin. Viele Entwickler, wie gesagt, machen auch mit. Große Entwickler, zum Beispiel Half-Prick, ja, die haben Fruit Ninja gemacht, ja, Clue, die Blood Brothers gemacht haben, ja. Und IntelliJoy haben ebenfalls Spiele angekündigt dafür. Und jetzt der Hammer ist noch, durch eine Technologie, die sich Looking Glass nennt, können auch iOS-Spiele genutzt werden. Ja. Da müssen die Entwickler nicht viel machen. Ja. Und können also somit ganz, ganz leicht das Spiel übertragen auf die GamePop. Ja. Von daher könnte das auch so eine interessante Sache sein, also ganz unabhängig vom Android-Universum. Ja. Wenn ich mir die Kommentare angucke, werden die Käufer keine Apple-Fans sein. Ja. Die fordern eher das Verbot von dieser GamePop. Ja. Was soll das? Unser Apple wird abgerippt. Nein, Apple! Ja, das ist kann also nur noch mit dem Kopf schütteln, wenn ich das sehe. Aber alle anderen, denen das vollkommen wurscht ist, ja, dass es eben gar nicht illegal ist, sondern eher ein Erleichterungstool eben für die Entwickler, dass die ihre Anwendung leichter an iOS portieren können, ja. Für die ist es natürlich schon eine interessante Geschichte und für die Nutzer sowieso. Ein bisschen Abschreckung habe ich natürlich schon, iOS-Spiele auf meinem Fernseher, ja, das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass das mal passieren wird. Auf der anderen Seite, okay, gut. Sind eben auch in der Flatrate dann mit drin und naja. Werden allerdings anders vermarktet, die werden als GamePop-App vermarktet, werden die anderen eben als Android-Apps vermarktet werden. Das heißt, ich hoffe, das bleibt auch so, denn dann kann man die auch unterscheiden, was für Versionen die sind. Nur würde ich mir natürlich lieber die Android-Version installieren. Nicht, dass es dann heißt auf einmal, ne, hier die iOS-Nutzer sind hier in der Mehrzahl oder so. Das geht schon gar nicht. Also die GamePop gibt es in der Lite-Version, etwas schlechtere Leistungsdaten. Trotzdem sollen alle Spiele funktionieren. Aber dafür auch jetzt nach dieser Frist kostenlos erhältlich die Konsole. Und ja, das ist schon mal was. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Gmail bringt das Löschsymbol zurück in der App. Ja, Gmail-App, der neuen. Da kann man jetzt auch diesen Mülleimer wieder oben anzeigen lassen. Wird sogar standardmäßig angezeigt. Ja, und damit sind auch viele Beschwerden von dem letzten Update jetzt endgültig weg, denn da wurde ein bisschen anderer Weg gegangen, ja, für die Mail-Anzeige, aber das hat mal wieder einigen nicht geschmeckt. Google hat reagiert und hat das eben jetzt wieder rückgängig gemacht, beziehungsweise anders gehandelt, so dass es eben jetzt möglich ist, beides einblenden zu lassen, beziehungsweise eben standardmäßig eingeblendet wird. Dann gibt's noch ein, weil ich gerade vorhin von der Google Edition vom Samsung Galaxy S4 gesprochen habe, es gibt einen erster Eindruck von der Google Play Edition HTC One und vom Samsung Galaxy, beide, und da sind einige interessante Sachen wieder aufgetaucht, ja. Ein Wort vorweg, der Phil Nicholson, der Chef-Editor, ja, der ist dort etwas skeptisch, was das betrifft. Ja, kann sich gar nicht vorstellen, dass es Leute kaufen werden. Ja, aber komischerweise haben die immer vorher gejammert, wegen was sie Stock Android haben wollen. Ja, jetzt macht's einer und jetzt sagen sie, ja, warum? Ne? Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, aber wenn man diesen negativen Unterton mal weglässt, weil es eben seine persönliche Meinung ist, dann muss man sagen, ist der Test auch sehr, sehr aussagekräftig und zeigt eigentlich, wie schön das ist, dass man die Geräte mit voller Power nutzen kann. Ja, die sind nämlich da, das muss er selbst zugeben, auch wenn er ja da skeptisch ist, schneller ist. Ja, ja, dass es also sehr, sehr schön ist. Und eigentlich ist alles vorhanden an Funktionen, die eben auch vorhanden sein sollen. Ja, richtiges Stock Android. Wobei es nicht ganz stimmt, ja, aber eben im Artikel wird es nochmal genauer erklärt und wie gesagt, im Video ist auch dabei. So, letzte Woche gab es ja über Play Music All Access etwas, ja, vom Markus. Und ich muss zugeben, ich habe mich so ein bisschen geärgert. Ja, ich habe mich deswegen geärgert, weil es bei mir dieser Trick nicht funktioniert hat. Ja? Mittlerweile ist das Angebot ja vorbei, kriegen wir also nicht mehr das begünstigte Angebot. Aber ja, man konnte eben, sage ich mal, über die Änderung der Adresse mit einer Kreditkarte, mit einer deutschen Kreditkarte auch dann dieses System abonnieren. Wenn man den Link denn hat, ansonsten wird das Ganze extrem kompliziert. Da kommt auch nochmal was in der Community News dazu. Und der Link, den gibt's bei mir nicht mehr. Ja, und dann konnte ich das nicht installieren. Und so ein bisschen ärgert mich das, ja. Also nicht weil ich, ja, doch, weil ich es nämlich ich persönlich nicht bekommen habe. Ich gebe es zu, ja. Es geht dann nur darum, dass ich das nicht bekommen habe. Hätte ich es bekommen, wäre ich Feuer und Flamme. Ja, aber jetzt bin ich nicht Feuer und Flamme, weil ich es nicht bekommen habe. Und da wird es einmal wieder bewusst, dass wir halt hier in Deutschland offenbar nicht nur drittklassischer Partner für die USA sind und ausspioniert werden. Nein, nein, wir sind auch zweitklassischer Partner bei Google. Denn immer wieder ist es so, dass es sehr, sehr lange dauert, bis ein Dienst, der in den USA erhältlich ist, bei uns kommt. Es ist nämlich immer noch nicht verfügbar, das Play Music All Access. Ja, ich weiß, es ist eigentlich nicht Google schuld. Ja. Die GEMA-Verhandlungen sind, wie wir alle wissen, ziemlich hartnäckig. Aber ich verlange ganz einfach von so einem Weltkonzern wie Google, dass sie das managen, dass das klappt. Oder dass sie den Start von den anderen Versionen, das heißt zum Beispiel von den USA, eben zurückhalten so lange, bis eben in den wichtigsten Staaten ein Agreement gefunden wird. Und erst dann eben weltweit oder nahezu weltweit starten, ja, sind zumindest mal die größten Monopolen, muss ich sagen, Metropolen, ja, dass die abgedeckt sind, ja. Und ansonsten ist es nämlich, macht es ein ganz, ganz blödes Gefühl, da fühlt man sich nämlich benachteiligt. Und es ist auch eine Benachteiligung. Deswegen gibt's aber eine Alternative auch, die ich mal vorstellen will. Ich habe die, glaube ich, schon mal vorgestellt, schon ziemlich lange, die gibt's nämlich schon recht lange. Dieser heißt die, nicht nur die App, sondern der Musikdienst. Dieser, D-E-E-Z-E-R, das ist ein französischer Dienst aus Frankreich. Ja, sowas gibt's auch noch. Haben zwar eine Com-Domain, aber ist alles in Frankreich, deswegen unterstehen die auch französischem Recht. Haben einen riesigen Musikkatalog, ähnlich wie Spotify. Ja, Spotify wäre auch eine Alternative, ist aber auch wieder in den USA jetzt ansässig, mit der Hauptzentrale, soweit ich das weiß, beziehungsweise London war das auch, weiß nicht. Auf jeden Fall, dieser hier ein ureuropäischer Dienst, ja, und die haben, die waren sogar früher als Spotify in Deutschland mit dieser Musik, mit diesem Musikstreaming-Dienst, ja, der sich dieser Premium Plus nennt, waren die vor Spotify hier zugange. Ja, das muss auch anerkannt werden. Und das heißt, also ich habe da Zugriff auf 20 Millionen Tracks. 20 Millionen Tracks, das ist jede Menge. Und ihr könnt auch eure eigenen MP3s hochladen. Das geht auch, wie bei Google Play Music, könnt ihr auch da Sachen hochladen, die ihr dann anhören wollt. Leider kann ich hier keine umfassende Angabe finden, wie viel Musik man denn hochladen kann. Das mag auch sein, weil ich hier eben kein Premium-Account momentan habe. Ich hatte mal einen Test-Account für eine Zeit lang und muss sagen, das hat relativ gut funktioniert, schon mit der alten App. Die App hat seitdem aber etliche Updates erfahren und auch wenn das Design spaltet, weil es halt sehr, sehr minimalistisch ist, muss ich sagen, dass die Geschwindigkeit her recht gut ist. Ja, es ist auch die App ist auch stabil, sieht halt nur nicht schön aus. Also meiner Meinung nach. Andere werden das vielleicht ganz, ganz anders sehen. Wenn man den Minimalismus liebt, dann wird man dort bestimmt begeistert sein von dem Design. Ich mag ja mehr richtig sprall und bunt und schön, ja. Aber das ist eben alles andere als prall und bunt. gut, aber die Qualität der angebotenen Musik ist gut, die Übertragungsqualität ist gut. Ich habe nicht durchgemessen, mit welcher Qualität die Lieder gestreamt werden. Der Traffic-Verbrauch ist mir nicht negativ aufgefallen. Und man kann hier auch, wenn man eben einen Premium-Account hat, auch, ja, sag ich mal, dann eben das ganze Musikrepertoire aufrufen. Ja. 25 Millionen Titel sind es, wie gesagt. Man kann absolut unbegrenzt hören. Es gibt keine Werbung drauf. Und es geht auch auf dem PC, auch auf Mac-Computer und es läuft auch auf Linux, weil es eine schöne Oberfläche ist im Web. Die ist zu allem kompatibel, wunderbar. Läuft Firefox und Chrome überall. Absolut kein Thema. Gibt Smartphone- und Tablet-Apps für Android, iOS, alles vorhanden. Ja. Und man kann auch Lieder wie bei Google Plus markieren, Alben, Playlists als also angeben, dass man das puffern soll. Ja. Und dann wird eben das Ganze heruntergeladen in den Cache-Speicher sozusagen, Zwischenspeicher. Und von dort aus kann man dann eben diese Musik auch hören, wenn man offline ist. Das heißt, auch hier kein Problem. Man geht irgendwo hin, wo man weiß, oh, hier habe ich keinen Empfang. Da muss ich mal ein bisschen Musik drauf machen. Ja, muss man nicht rumkopieren oder rummachen, sondern man kann die Lieder aus dem Katalog nehmen, die man will, aus den 25 Millionen Titel, kann sagen, das brauche ich offline, das brauche ich offline, macht sich vielleicht eine Playlist, ja, oder du gerade das ganze Album markieren und schon wird es dann über Wi-Fi runtergeladen. Und dann hat man es auf dem Handy und nicht steht dem Genuss auch ohne Empfang entgegen. Wie üblich hier 15 Tage gratis kriegt ihr Zeit. Danach kostet es 9,99 Euro im Monat für den vollen Zugang. Den Premium-Zugang ohne Mobiltelefone und Tablet, die bekommt ihr für 4,99 im Monat. Das heißt, da müsst ihr dann aber eben auf die Android-Version verzichten und ihr könnt nur auf dem stationären Computer das anhören. Ja. Ich weiß nicht, ob man vielleicht die Web-Oberfläche auf dem Tablet oder so im Browser zum Laufen kriegt. Das müsste man ausprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja. Gibt ja einige Browser, bei denen kann man einstellen, dass man einen Desktop-Computer hat. Und dann kriegt man normalerweise die Desktop-Version von den Seiten angezeigt. Vielleicht funktioniert es hier auch, ich weiß nicht. Ja. Gut. So, das ist also die Alternative zu dem Google Play Music, meiner Meinung nach. Eine sehr gute Alternative. Baked in Europe. Ja, Baked in Europe. Was will man mehr? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Google Glass hat, habe ich das eben so ausgesprochen, Google Glass hat ein neues Werbevideo gezeigt. Ich sag einfach, das ist ein Werbevideo. Das heißt zwar, das ist ein Tag bei einer professionellen Wimbledon Tennisspielerin, ja, a day in the life of professional tennis player at Wimbledon through Google Glass. Aber der Tag beschränkt sich da auf 2 Minuten 36. Vielleicht kommt dann noch was, ja, vielleicht noch irgendwie weitere Veröffentlichungen davon, ja, dass es hier nur so ein Appetizer ist. aber gut, man kann sich auf jeden Fall das mal angucken. Ist sehr, sehr interessant. Man sieht auch schon ein paar Szenen. Ich denke, das ist wirklich ein Teaser. Ja. Da sieht man dann auch ein paar Szenen, wie sie tatsächlich dann auch spielt, ja, mit den Glases drauf. Und wahrscheinlich haben alle nebendran gestanden, haben gehofft, dass sie den Ball nicht auf die Glases kriegt, ja. Aber das ist beeindruckend, ja. Und da hätte ich ja richtig Angst vom Ball. Die dreschen ja auf den Ball drauf, das sieht man ja im Fernsehen so gar nicht. Wahnsinn. Gut, auf jeden Fall ist es sehr, sehr interessant und auf jeden Fall eine gute Werbung für das Google Glass, ja. Die gute Dame spielt in Wimbledon mit. Bethany Mattek-Sands nennt sie sich. Ja. Und ich denke mal, das dürfte interessant sein. Ja. Bin ja Feuer und Flamme für Google Glass, weil wenn ich dann hier damit rumlaufe, dann weiß die NSA auch gleich, wo ich bin. Weiß sie sowieso, aber egal. Interessiert mich ja nicht, ja. Garmin, die haben Zeichen der Zeit erkannt, letztendlich. Ha, am Wochenende, ich habe die Meldung nicht gelesen, weil ich war die Woche über sehr, sehr wuselig, ja. Und am Wochenende, am Samstag, war ich auf dem Projekt Eck. Ich habe darüber in der Ruhe des Wochensicht noch genauer berichtet. Projekt Eck, das vermutlich größte Mega-Event von Geocaching der Welt bisher, ja, so wie das aussieht. Alle Zahlen deuten darauf hin, ja, offizielle Bestätigung fehlt allerdings noch. Und da habe ich nämlich auf dem Event gesagt zu Bekannten, Garmin hat ein Problem. Garmin ist eigentlich der Lieferant für Outdoor-Geräte, für Geocaching und für Wanderer, ja, oder Ähnliches, ja, oder auch Motorradfahrer nutzen gern die Outdoor-Teile, weil die sind wasserfest, ja, stoßsicher und ich meine stoßsicher. Die Dinger sind ja schon aus etlichen Metern runtergefallen, auf den Boden geklatscht, ja, und funktioniert immer noch. Und das braucht man auch beim Geocachen unbedingt. Ja. Und das Problem ist, ja, trotz den Vorteilen, die jetzt so ein Outdoor-GPS-Receiver hat, nutzen immer mehr Leute, obwohl sie so ein teures Gerät haben, die sind nämlich gar nicht so billig, ihr Smartphone immer mehr. Ja. Und Garmin hat ein Problem. Ich hatte den Leuten noch gesagt, wenn ein Android-Hersteller kommt und löst das Problem mit dem Akku, ja, indem sie einfach statt einem normalen Akku Mignon-Zellen verwenden, so wie das üblich ist bei GPS-Akkus und Geräten, ja, dann werden alle umsteigen auf so ein Android-Gerät und werden damit nicht mehr die Garmin-Hardware kaufen. Ja. Und das ist eigentlich noch die Haupteinnahmequelle, ja, bei Garmin, weil bei normalen Routen, bei normalen Autonavis, das sind die nicht mehr wirklich top. Also top vielleicht schon, aber nicht mehr Nummer 1 von den Verkaufszahlen her. Ja. Die sind stark rückläufig, weil eben die Konkurrenz da übermächtig ist. Und so, das ist die letzte Bastion, das weiß Garmin auch. Deswegen machen die massiv Werbung auch für Geocaching und mit Geocaching. Und es ist auch noch so, dass eben das noch die Größe ist. Ja, also es ist nicht auszudenken, jeder Cacher, den ich kenne und ein GPS-Gerät hat, hat ein Garmin. Ja. Kaum einer, der mal einen Magellan hat, das ist also verschwindend geringe Anzahl. Und Garmin weiß aber offenbar, dass es jetzt höchste Zeit ist, weil das Smartphone trotz den Vorteilen eben alle wegziehen und mehr Leute unterwegs mit dem Smartphone rummachen und das Navi eigentlich nur noch nutzen, für eben direkt an die Koordinaten zu kommen, weil es eben ja wassergeschützt ist und so, ja, und die dann im Regen rumlaufen können. Und die bringen jetzt tatsächlich ein Android-Outdoor-GPS-Gerät heraus. Die Geocacher können sich freuen, ja, und man darf viel erwarten. Es ist noch nicht erhältlich, aber es ist in der Mache. Die Pläne wurden vorgestellt und auch schon einiges an technisch. Dann 4 Zoll Touchscreen-Display, dürfte gerade so ausreichend sein. 8 Megapixel-Kamera ist integriert. Auch das ist wichtig für die Geocacher, weil es wird immer häufiger erforderlich, dass man zum Beispiel von Stationen etc. Bilder macht, um den Cache zu lösen. Ja. mit Blitzlicht auch, ja, Geotech-Support auch von 6 GB interner Speicher, sehr wenig, aber hört sich das an für ein Android-Gerät, aber für ein Auto-Navi ist das schon sehr, sehr gut. Micro-SD-Support, das ist klar, haben alle Garmin drin. Monterra nennt sich das Ganze, das Ding, Monterra. Ja. Und das ist also wirklich sehr schön. IPX7 wasserdicht, ja, und hat auch so eine das typische hier dieses Transflective Display. Das bedeutet, dass man nicht unbedingt eine Hintergrundbeleuchtung einschalten muss. Über Tag kann man das kann man dann nämlich das Display sehen, ohne dass das Display an ist, was natürlich den Akkuverbrauch deutlich reduziert. Akkuverbrauch ganz genau. Es werden Mignon-Zellen benutzt, ja, dafür. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Es gibt zwar auch ein optionaler Lithium-Ionen-Pack, aber das wird nicht genutzt groß, denn wichtig ist, die Batterien, Geocaches sind auch länger als mal einen Tag und eine Nacht unterwegs. Und das Gerät muss durchhalten. Und wenn das Gerät, wenn da der Akku leer geht, dann ist man unter Umständen in der Batterie und weiß nicht mehr, wo man hin muss. Und das ist äußerst übel. Ja. Zumal man dann Geocachen sowieso vergessen kann. Ja. Kann man höchstens noch zurücklaufen, wenn man einen Weg findet. Und somit ist es also sehr erforderlich. Und ich habe immer hier von meinen herkömmlichen Garmin Outdoor Receiver hier immer zwei, drei Ladungen dabei, ja, das heißt 4 bis 6 Mignon-Zellen immer dabei. Das muss man haben, ja. So dass ja nie hier es möglich ist, dass die Akkus leer werden. Was noch? Ja, also die ganzen anderen Sachen, die man braucht, als Geocacher sind natürlich auch drin und auch viele Android-Funktionen eben, ja, Accelerometer ist drin, Gyroskop ist drin, es ist sogar ein UV-Sensor drin, damit man die Intensität von der Sonne messen kann, ja, und unter Umständen sich dann eben der Sonnenstrahlen entziehen kann, ja, also man kriegt da auch eine Warnung eventuell, ja, wenn man sich zu lange in der Sonne aufhält, zu viel UV-Strahlung praktisch abkommt, ist gar nicht schlecht. Ja, NFC wird's drin haben, fantastisch. Wi-Fi-Anbindung ist möglich und das ist ja auch das Wichtigste daran, ja, dass eben hier eine Verbindung möglich ist zum Heimnetzwerk, ohne den Umweg über den Computer zu gehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig wäre natürlich auch noch unterwegs, dass hier eine SIM-Karte eingesetzt werden kann, aber offenbar ist das leider nicht der Fall. Das heißt, ganz kann man das Android-Gerät nicht rausnehmen aus der Kette, denn was auch immer häufiger gebraucht wird, ist, dass man unterwegs hier über einen Cache was nachguckt, ja, also Tipps holt, ja, bei Aufgaben und Rätsel, die man lösen muss, in den Browser geht, also das Android-Handy ist bei mir ein ganz wichtiger Begleiter beim Geocachen. Ja, hat mir schon unzählige Male geholfen. Und das würde natürlich nicht gehen, wenn keine SIM-Karte man da reinlegen kann. Also das wird ja nicht erwähnt. Deswegen, ja, gut. Aber zumindest muss man das Teil nicht mal am Computer anschließen und hat die ganzen Apps drauf. Zum Beispiel würde ich mir gleich CGeo drauf machen. Da hat man alles, was man braucht zum Geocachen. Und ja, dann braucht man auch keine Umwege mehr zu machen über den Computer. So, dann komme ich mal zu den Community-Geschichten. Da gab es einen Artikel von Philbo. Das lese ich einfach mal komplett vor. Ja. Routen und dann. Letztes Wochenende war mir langweilig und ich als kleiner Android-Fanboy musste einfach meinen Nexus 4 routen. Dank dem Nexus Toolkit mehr als einfach und verständlich. Nicht mal eine halbe Stunde später hatte ich dann also einen Nexus mit Root. Nach anfänglicher Überforderung durch Superuser und Rechtevergaben standen mir dann unendliche Möglichkeiten zur Verfügung. Und genau da liegt das Problem. wo anfangen, womit und warum eigentlich? Eine Custom ROM ist für mich nicht wirklich interessant. Klar, zum Ausprobieren und sagen, ich habe ein Custom ROM. Damit ist dann schon ein großer Grund für das Rooten abgearbeitet. Dann sind ja dann noch Apps, die Root benötigen für den vollen Umfang. Wirklich Interesse habe ich nur an der Sicherung von App-Daten, wobei ich diese aber schon durch Einstellung Android habe. Funktioniert super. Jetzt habe ich noch ein Problem, einen Wunsch. Ich brauche einfach synchronisierte Spielstände. Ich hasse es, wenn ich auf meinem Tablet ein Level spiele und unterwegs das gleiche nochmal auf meinem Smartphone spielen muss. Bei einigen Spielen realisiere ich das Ganze mit Folder Sync, den Ordner einfach mit der Cloud abgleichen, mit Instant Sync. Leider funktioniert das Ganze nicht bei allen Spielen. Ich bin die Tage auf Helium gestoßen. Die App kann von App-Daten ein Backup erstellen und auch wieder herstellen. Dafür muss ich zwar, ich habe kein Root mehr, das Gerät nach einem Neustart wieder am Rechner freischalten, aber das ist kein Problem. Nun meine Frage, habt ihr noch weitere Gründe für das Rooten oder reicht euch Stock Android eigentlich auch? Kennt sich jemand mit der App Helium aus und hat jemand die bezahlte Version? Kann ich damit den automatischen Sync zwischen meinen Androids hinbekommen? Also die Frage nach der App Helium kann ich leider nicht beantworten. Genauso wenig wie mit der automatischen Sync zwischen den Androids. Ich mache das auch dort, wo es möglich ist, mit Holder Sync. Ja. Und bisher bin ich eigentlich ganz gut damit gefahren. Es geht aber eben nicht bei jeder App. Zu der Frage, ob es noch weiter Gründe für das Routen oder ob es das Stock Android eigentlich auch reicht. Also mir reicht das Stock Android auf jeden Fall. Ich bin kein Root-Fan. Ja. Finde es zwar gut, dass man es machen kann. Ja, und sollten die Firmen auch gar nicht mal auf die Idee kommen, das abzuschaffen bei Android. Weil ich finde, es ist wichtig, dass man es kann. Aber ich finde nicht, dass man es muss. Weil ich kaufe mir eigentlich ein Android, weil ich mit diesem System zufrieden bin. Ich kaufe kein Android, weil ich irgendwas anderes daraus machen will. Ja. Es gibt auch viele Möglichkeiten, das Android anzupassen, ohne zu rooten. Ja. Das kann man ganz anders aussehen lassen, wenn man will. Die verschiedenen Launcher, die es da gibt. Ja. So viele Apps, die man installieren kann. Und Root braucht man eigentlich nur, wenn man eben auf der Systemebene was machen will. Das heißt, man will zum Beispiel ein ganz anderes ROM drauf haben, weil da eben vielleicht Funktionen drin sind, die man mit dem Stock Android ROM nicht hat. Braucht man das? Das kommt eben drauf an. Ich brauch's nicht. Ich bin zufrieden. Ich nutze das Teil produktiv. Das bedeutet, ich muss kein Root des Root-Willens haben. Ja. Also ich bastel da nicht rum und mir geht es mehr darum, dass das System einigermaßen konsistent ist, ja, und dass es eben auch sicher ist, denn das vergessen immer viele, wenn man das Handy geroutet hat, ist es angreifbarer, als wenn man es nicht geroutet hat, weil man dann eben, sagen wir mal, Zugriff hat auf das System. Es gibt zwar Möglichkeiten, das weiter einzuschränken, ja. Ich glaube, Synonygen Mod hat da irgendwie bestimmte Sicherheitsoptionen drin, aber dennoch schlägt man mit dem Root-Zugang eine Hintertür rein, ja, in das System, die auch von Malware ausgenutzt wird. Es gibt Malware, die eben auch Root Access nutzen. Und leider kommt oft solche Malware dann in die Presse und dann heißt es, Android ist unsicher, ja, ohne dass dann erwähnt wird, dass es nur dann zum Tragen kommt, wenn zum Beispiel das Android-Handy geroutet ist. Nur dann kann die ein oder andere Malware aktiv werden. Aber das wird natürlich in der Presse gern unterschlagen. Aber definitiv ist es eine Gefahr für Leute, die eben das dann, ja, sagen wir mal, das produktiv nutzen wollen und nicht eben basteln wollen. Ja, für die Bastler ist es natürlich die Erfüllung. Ich nutze es nicht, ja, aber wie gesagt, ich bin stark dafür, dass es immer geht. Es gab auch andere Kommentare, zum Beispiel vom Ralf, ich bin mit dem Stock-ROM meines Nexus 4 auch fast zufrieden, bislang wäre der einzige Grund, es zu routen, ein funktionierender Adblocker. Und das hat gleich wieder eine andere Diskussion ausgelöst, ja. Da Phil schreibt dann, das ist für mich kein Grund, wenn ich eine App nutze, die kostenlos ist, finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn der Entwickler seine Arbeit durch Werbung finanziert. Wenn mich die Werbung stört, dann kaufe ich mir die App, ich bin die Werbung los oder ich deinstalliere diese. Ich habe gerade mal ein wenig in Communities gesurft und die Verlängerung der Akkulaufzeit wäre nochmal eine Überlegung wert. Habe ich auch eine Meinung dazu, und zwar muss ich dem viel da recht geben. Der Ralf, ich kann dich verstehen, ja. Aber bitte beachte, dass es dass diese Android-weite das Android-weite Blockieren von App von Ad Anzeigen, also von Werbeanzeigen in den Apps, was anderes ist als im Internet. Ja. Es ist eben schon wieder eine ganze Stufe höher, wenn man eine programmierte App, die sich durch Werbung finanziert, sag ich mal, sabotiert, indem man die Werbung wegmacht. Ja. Also das ist, also für mein Verständnis ist das ein Schritt zu weit. Ja. Die Webseite, klar, der Webseitenbetreiber möchte auch Geld mit der Werbung verdienen. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde es aber trotzdem noch einen Unterschied zu der App. Wenn das also im Browser auf die Ads bezogen wäre, dann wäre das alles okay. Die Werbung aus Apps heraus entfernen, das ist meiner Meinung nach ein Eingriff in die App. Und deswegen ist es auch verboten im Google Play Store. Und deswegen wurde auch der Adblocker entfernt. Ja. Und somit könnte man schon sagen, wer Adblocker nutzt, schädigt das Android-Ökosystem. Ja, kann man durchaus sagen. Da muss man appellieren an die Sprüche von, ja, aus der Amiga-Zeit, ja. A program worth playing is a program worth buying. Ja. Und wenn einem der Entwickler das dann kostenlos zur Verfügung stellt, und sich durch die Werbung finanziert, dann sollte man das akzeptieren. Der Ralf hat dann geschrieben, eigentlich dachte ich dabei hauptsächlich an Werbung im Browser. Richtig, perfekt, klatsch, klatsch. Gute Apps kaufe ich auch. Jedoch nicht jede App setzt auf eine Kaufoption. Das stimmt leider. Manche ziehen sogar durch die Platzierung der Banner absichtlich auf Fehlklicks ab. Dazu kommt die Goldgräber-Situation. Es gibt massenhaft Schrott und Apps, die den verlangten Preis oder gar völlig überzogene Abo-Gebühren aufgrund von Leistung und Qualität einfach nicht wert sind und nur wegen noch fehlender Alternativen genutzt werden. Tut mir leid, aber in diesen Fällen habe ich keinen Skrupel, einen Adblocker zu nutzen. Ich wundere mich nur, dass selbst von vernünftig schreibenden Menschen reflexartig dieses unbedachte Totschlagargument kommt. Totschlagargument, ja, einfach deswegen, weil du sagst, es gibt massenhaft Schrott und Apps, die den verlangten Preis oder gar völlig überzogene Abo-Gebühren aufgrund von Leistung und Qualität nicht wert sind. Dann würde ich diese Apps auch nicht kaufen. Ich installiere mir keinen Schrott. Auch wenn es keine Alternativen gibt. Schrott ist Schrott und wird nicht besser dadurch, dass man die Werbung entfernt. Ja. Ich mache mir keinen Schrott auf Sandy. Und wenn es kein Schrott ist, dann kann man die Werbung auch drin lassen. Fairness halber. Ja, Phil schreibt, dies ist kein Reflexargument. Apps, in denen die Werbung wirklich stört, werden deinstalliert und schlecht bewertet. Sowas geht nicht. Das gleiche gilt auch, aber auch bei Websites. Wenn der Content stimmt und ich die Seite oft nutze, finde ich Werbung vollkommen in Ordnung. Natürlich nur, wenn diese nicht direkt blinkt, aufpoppt und wirklich alles stört. Seiten, die solche Werbung zeigen, werden von mir einfach ignoriert und ersetzt. Oder ich lese deren Content per SS, falls möglich. Werbung ist, finde ich, ein absolut akzeptables Zahlungsmittel im Internet. Wer es übertreibt, wird einfach nicht mehr besucht. Wollte aber auf gar keinen Fall negativ bewertend sein, falls das den Eindruck gemacht hat, entschuldige ich mich. Nein, eine Entschuldigung ist nicht nötig, schreibt dann Ralf, aber ich sehe schon, es führt zu nichts. Denn niemand kann Webseiten mit Werbung ignorieren, das ist unpraktikabel. Jeder folgt links. Für eine längere Akkulaufzeit kann ich dir Snapdragon Battery Guru empfehlen. Die App ist für den Prozessor des Nexus 4 geschaffen worden und je nach Nutzungsverhalten senkt diese auch den Energieverbrauch. Der Matt Spike schreibt dann noch zum Schluss, hallo zum Thema Werbung, sehe aber nicht ein, dass mein Datenvolumen für den Download der Werbebanner herhalten soll, ansonsten auch ganz klar für mich, für Root. Vorteile gibt es genug. Ich mag die Oberflächen von den Herstellern gar nicht, vor allem voran Samsung und sein TouchWiz. Ich habe auf allen Geräten Stock Android. Weiterer Vorteil, den Autostart ausmisten und auf eine längere Akkulaufzeit freuen. Beim N7 Wi-Fi hat das noch den Vorteil, dass man per OTG-Adapter einen Surfstick nutzen kann und. Ja, also mit der Oberfläche, das habe ich auch gesagt, das ist richtig, ja. Nur wer halt schon Stock Android hat, der braucht dann sein Handy auch nicht zu routen, für ein Stock Android drauf zu machen. Deswegen ist das auch ein Grund, warum ich eigentlich gern bei Stock Android bleiben würde, ja. Oder zumindest ein System, wo nicht ganz so stark das Original Android verfälscht halt. Ja. weil Root möchte ich nicht, ja, aber eine Oberfläche wie das TouchWiz oder das Sense, das damit kann ich nicht umgehen, ja, damit kann ich nicht leben. Ja. Umgehen kann ich damit schon, aber da würde ich wahnsinnig werden. Und die Leistung vom Gerät wäre immer ein paar Prozent niedriger als die mögliche maximale Leistung des Geräts mit Stock Android. Ja. Gut, das habe ich aber schon mehrmals ausführlich ja beschrieben. Ja. Dann gibt's noch eine Nachricht vom Q-Nachfolger und Spielekonsole von Google. Da muss ich mal schauen, wer hat mir das geschrieben? Ich glaube, der Stefan war's. Ja, der Stefan hat mir das geschrieben. Nexus Q-Nachfolger soll kommen. Soll in der Mache sein. Und auch eine Spielekonsole von Google. Also bei der Spielekonsole wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Das ist gut, ich meine, die Insider spekulieren schon heftig, von daher scheint schon irgendwo was dran zu sein, aber wie das dann im Endeffekt aussehen wird, ob das wirklich eine Spielekonsole ist, die so wie wir uns das vorstellen, das ist noch mit einem Fragezeichen versehen, meine ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine, wie gut die Entscheidung wäre, wenn Google jetzt in den Spielekonsolenmarkt einsteigen würde, weil dieser Markt eigentlich schon eher im Abflauen ist. Klar gibt's jetzt die Ouya und der GamePop, den ich mir auch bestellt habe, aber hauptsächlich spielen die Leute dann halt doch lieber mobil, ja, mit ihrem Tablet oder eben mit ihrem Handy. Das ist ja gerade der Grund, warum zum Beispiel die klassischen Anbieter wie Nintendo und Sony momentan ein bisschen am Jammern sind. Ja. Das nahezu Unvorstellbare ist, dass eben ein Vollpreisspiel an Spieler verliert wegen mehr Casual-Software auf dem Handy. Ja, aber wenn die Leute den ganzen Tag vom Tablet und dem Handy sitzen und dort ihr Spielchen machen, dann können sie nicht mehr auf der Konsole spielen. Ne? Deswegen vielleicht da hier auch die Intention von Ouya und GamePop, eben diese Android-Spiele auf den Fernseher zu bekommen. Aber ob das funktioniert, das muss man erst mal sehen. Ja. Gut, Google ist experimentierfreudig. Ja. Aber ob da wirklich sowas in der Mache ist, da müssen wir mal abwarten. Ja. Interessant ist auch hier der Nexus Q. Das wäre was Schönes. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich auch sagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieser, ja, als Alternative genannt habe, so ein bisschen verärgert bin ich momentan schon wegen dem Google Play Music All Access, ja. Da bin ich richtig ärgerlich. Und deswegen, nur deswegen, würde sich hier jetzt noch ein Fragezeichen ergeben, ob ich mir jetzt nochmal den Q kaufen würde. Ja. Ich bin halt sehr impulsiv, ja, und wenn ich mich da benachteiligt fühle, dann stelle ich auch auf stur, ich weiß, ja. Ich finde es eine gute Idee, der Nexus Q, bis vor ein paar Wochen hätte ich auch noch gesagt, auf jeden Fall, ja, das Teil ist ein Pflichtkauf, weil es eigentlich genau das ist, was ich haben möchte, aber die Frage ist, ob ich das noch weiter im Google-Universum haben möchte oder ob ich so ein Gerät nicht lieber mit dieser wollte. So ist es. Gut, jetzt habe ich schon sehr lange rumgemacht. Ich gehe jetzt gleich zur App der Woche. Die Sendung ist heute wieder mega lang, ja. App der Woche ist ein Spiel, MacPixel nennt sich das. Oder soll ich sagen, MacPixel? Ja, also die Musik, die werdet ihr nach einer halben Stunde Spiele unentwegt pfeifen, ja, nächtelang. Die werdet euch im Traum verfolgen. Oder ihr werdet sie einfach so hassen, dass ihr sofort die Musik ausschaltet. Ich finde sie so genial. Das Spiel ist im C64 Retro-Look, ja, knallharter C64 Retro-Look und es macht höllisch Spaß. Das sind so Minigames, ganz schnelle Minigames, 20 Sekunden habt ihr für jedes Spiel Zeit und müsst dann hier versuchen zu verhindern, dass eine Bombe explodiert, aber die Wege, um das zu verhindern, ich sag's euch, das ist so abgedreht, schon alleine der Versuch, euch zu erklären, würde scheitern, ja. Aber ich sag nur eins, das Treten von Rentnern, Diskriminieren von Militärangehörigen, ja, lustig machen über Minderheiten und so weiter, das alles ist in dem Spiel vorhanden, ja, mit einer Riesenportion schwarzen Humor. Das ganze Spiel ist natürlich absolut alles andere als ernst gemeint, um Himmels Willen. Das ist der reine Fun-Craziness pur, abgedreht im, so wie die Spiele im C64-Zeitalter, sage ich mal, auch waren. Ja, viele jedenfalls. Total irre. Ja, irre. Und deswegen hat das Teil auch sehr, sehr gute Bewertungen, nämlich 5 Sterne. Ja, die Maximal-Rating. Das ist unglaublich. Das Ganze gibt's übrigens auch in einer Light-Version. Ich kann jetzt nicht ausmachen, wo da die Unterschiede sind. Ja, weiß ich nicht. Aber ihr könnt auf jeden Fall schon mal die Light-Version angucken. Ja, und ob euch das überhaupt zusagt. Die Vollversion ist es auf jeden Fall wert. Kostet 2,49 €. Jetzt haltet euch fest, noch ein Tag, wie ich vorhin schon angekündigt habe, noch einen Tag bis Dienstag könnt ihr das erwerben in dem Humble Bundle, ja, zusammen mit zig anderen Spielen. Und da könnt ihr so viel zahlen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt auch 1 € zahlen, da bekommt ihr eben diese Spiele mit dazu. Stimmt aber nicht ganz, ja, weil momentan ist der Durchschnittspreis, und den müsst ihr nämlich erreichen, der Durchschnittspreis ist bei 4,90 €. Wenn ihr also zu Humble Bundle jetzt noch geht, also in einem Tag 5 Stunden sind noch Zeit, ja, könnt ihr für 4,90 €, jetzt muss ich selbst durch den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spiele bekommen, die ihr sowohl unter Android als auch bis auf eine Ausnahme unter Android, unter Linux, unter Mac und unter Windows zu benutzen ist. Könnt ihr also spielen. Leute, das ist ein absolutes Hammerangebot. Aber wenn ihr jetzt nur das Mac Pixel wollt und dafür keine 4,90 € zahlen wollt, ist okay, 2,49 €. Ich finde, es ist jeden Cent wert. Ja, und ihr könnt euch das in der Lite-Version mal anschauen. Also, das war's dann für heute. Ich hoffe, es waren wieder ein paar nützliche Sachen dabei. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder auch einfach mal eigene Artikel schicken wollt, könnt ihr das tun. Google Plus Uncast oben eingeben und schon findet ihr die Community, da könnt ihr alles besprechen. Oder ihr schaut mal per Mail bei mir vorbei, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr wie immer unter uncast.thenetcasts.com. Und bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Und ja, damit sage ich wie immer, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, halte die kleinen Kundenantennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.